großartig. Ein grandioser Treffer, geradezu goldener Schuss. Gratuliere. Bravo. Damit könnten Sie schon auf Reisen gehen. Könnten Sie, würde ich sagen. Was ich Sie nämlich noch fragen wollte, Sir, Sie sind doch eigentlich nicht Fachmann. Ich meine Laie auf diesem Gebiet. Ich frage Sie daher, wollen Sie wirklich selbst diese Reise unternehmen? Honeymoon. Kriminalhörspiel von Friedrich Bestenreiner. Regie Alexander Schumacher. Toast, Maine? Crepe mit und Toast? Fruits marinés au Cointreau et yacht? Früchte in Joghurt mit Cointreau? Oder wünschen Sie das warme Hors d'oeuvre? Huître à la bourguignon. Ich habe schon eine Ewigkeit keine Austern Bourguignon mehr gegessen. Zu meinem täglichen Brot gehören Sie auch nicht gerade. Also, her damit. Sehr wohl. Consommé double au Porto with spring onions, julienne of chicken, slice roll cut, flavored with portwein. Ich nehme lieber die Hummersuppe und ein Glas Sherry. Du auch? Ich sehe, wir haben den gleichen Geschmack, Desiree. Ja, bitte. Bisque de homard et crevette. Okay. Carré d'agneau rôti aux arômes de Provence. Château Lafite Rothschild. Carré d'agneau rôti aux arômes de Provence. Escalope de veau Michelangelo. Château Lafite Rothschild. Erinnert dich das an etwas? Und das wäre? Die Camargue? Oh Gott, ja. Das liegt ja eine Ewigkeit zurück. Hinter den grauen Nebelwänden der Vergangenheit. Unser schönes Dinner damals. In Maison Rouge? No, Madame. Bœuf Noir. Ah ja, in Arles. Du hattest mich eingeladen. Das erste Mal. Und dabei konntest du es dir damals noch gar nicht leisten. Genau genommen konnte ich es mir heute nach einem Vierteljahrhundert immer noch nicht leisten. Und genau genommen heute auch nicht. Damals warst du noch ein schlanker Jüngling, Patrick. Na, nicht böse sein. Oh Gott, ich war so verliebt in dich. Desiree hatte recht. Aber nicht meiner Figur wegen. Das alles rundherum konnte ich mir nicht leisten. Hätte ich mir tatsächlich nicht leisten können. Bis vor wenigen Tagen noch. Hast du gut geschlafen? Ach, nach diesem Dinner. Und zwei Flaschen Dom Pérignon. Wo sind wir denn eigentlich? Im Wilden Westen. Irgendwo zwischen Omaha und McCook. Die Landschaft ist großartig. Den Missouri haben wir leider verschlafen. Gibst du mir mal das Handy? Wen möchtest du anrufen? Dagmar in Rom. Sie geht zu Professor Fiorini. Er ist eine Kapazität und ein Freund des Hauses. Welches Hauses? Na ja, meines. Unseres. Ehemaligen. Ehemaligen, ja, wenn du so willst. Du musst nicht jedes Wort auf die Waagschale legen. Nein, ich bitte dich. Obwohl ich nicht weiß, ob du eine Verbindung bekommst. Ich kann es ja mal probieren. Hallo? Dagmar, bist du es? Oh, das ist schön. Wie geht es dir denn? Na, das ist ja fabelhaft. Du errätst es nicht, mein Schatz, du errätst es nicht. Ja, gleich nach dem Standesamt. von Orly mit der Concorde. Und jetzt? Mit dem Amtrak Desert Wind. Verrückt, was? Klingt aber doch gut, oder? Durch den ganzen Kontinent. Die Fahrt ist fantastisch. Nein, was du da dröhnen hörst, ist keine Büffelherde, sondern eine Brücke. Vorerst Las Vegas, dann San Francisco, Sausalito. Ja, im Hyatt Regency. In Sausalito hat Patrick seine Yacht liegen. Oh, vielleicht segeln wir auch gleich los. Wir werden sehen. Hawaii oder so. Hast du schon? Oh, nein, wirklich? Freust du dich? Oh, ich auch. Oh ja. Hast du Beschwerden? Ja, Liebling, das ist doch keine Krankheit. Sondern eine andere Form der Gesundheit. Das war Patrick. Eine andere Form der Gesundheit, sagt er. In einem gewissermaßen höheren Sinne. Hallo? Patrick möchte dir noch ein paar Worte sagen. Alles Gute, alles Liebe, ciao. Dagmar, ich darf Sie doch so nennen, ja? Ich möchte mich den Wünschen Ihrer Mutter anschließen. Herzlichst, Dagmar. Und wenn wir wieder in Europa sind, dann... Ja, alles Gute, ciao. Dagmar kriegt einen Jungen. Du hast eine Großmutter geheiratet, Patrick. Was sagst du dazu? Eine werdende. Aber du hast dich nicht verändert, Desiree. In all den Jahren nicht. Und das hört man natürlich gern. Obwohl es natürlich nicht wahr ist. Wir sollten unsere Beziehung nicht mit einer Illusion beginnen. Unsere Ehe ist keine Illusion, sondern die Wahrheit. Auch in einem höheren Sinne. Die Wahrheit war, ich hatte keine andere Desiree erwartet. Ich war glücklich. Ich erlebte einen euphorischen Zustand. Empfand es als einen grenzenlosen Glückszustand, meiner Frau Desiree gegenüber zu sitzen. Endlich. Du bist schön. Und ich liebe dich. Wir könnten doch einmal ein Familientreffen veranstalten. Was hältst du davon? Eine wunderbare Idee. Es fragt sich nur wo. In Europa, in den Staaten, in Piangagora? Auf Patrick House? Patrick House? Natürlich, ja. Ist was? Nein, nein. Dein Vorschlag ist blendend. Ich meine nur, lass uns jetzt einmal eine Weile für uns sein, Desiree. Und Zeit haben. Alle Zeit der Welt. Wusstest du eigentlich von Piangagora? Ich kannte nicht einmal den Namen. Und von Dimitri? Nichts, all die Jahre nicht. Und warum er nach Piangagora ging? Hallo? Für dich. Ja, bitte. Hier spricht Bronx. Sie erinnern sich doch. Oder etwa nicht? Sie müssen mir nicht antworten, wenn Sie gerade nicht sprechen können. Außerdem habe nur ich Ihnen was zu sagen. Sie fragen sich vermutlich, wie ich an Ihre Geheimnummer gekommen bin. Na, sehen Sie mal, das ist doch mein Job. Von dem auch Sie einmal profitiert haben, oder? Also passen Sie auf. Da sind nämlich noch Spesen offen. 10 Riesen über den Daumen. Außerdem habe ich Ihnen etwas geliehen für dieses Piangagora. Ein ziemlich teures etwas. Sie wissen, was ich meine. Vielleicht wollen Sie das aber auch als Souvenir behalten. Na schön. Das ist Ihre Sache. Macht aber nochmal 7.000. In Summe 17 Riesen. Also sehen Sie zu, Sir. Wir sehen uns spätestens in San Francisco. Hyatt Regency. Wer war das? Ein Geschäftsfreund. Und was wollte er? Er schuldet mir Geld und will mir einen Scheck nach San Francisco schicken ins Hyatt Regency. Ach so? Hm. Tatsächlich? Du kriegst Geld? Ja. Ein Gesicht machst du aber nicht wie jemand, der Geld bekommt. Bedrückt dich etwas? Nein, woher denn? Na schön. Was mich nämlich interessieren würde, wusstest du nun von diesem Piangagora oder nicht? Nein. Das war allerdings gelogen. Ich wusste seit einiger Zeit sehr wohl, dass es diesen Ort Piangagora gab. Und auch, weswegen Dimitri dorthin gegangen war. Seit ich diesen Besuch bekommen hatte, vor über einem Jahr in Patrick House. Nennen Sie mich Bronx, Sir. Sie sind Patrick Leppert? Ja. Möchten Sie einen Drink? Bourbon? Scotch? Danke, keine Umstände. Sie möchten Informationen über eine bestimmte Person, einen bestimmten Personenkreis in einer bestimmten Umgebung. So ist es. Dass wir uns gleich richtig verstehen, Sir. Ich arbeite nur gegen Vorauskasse. So ist nun einmal mein Geschäft. Meine Jobs sind nämlich in den seltensten Fällen ungefährliche Jobs. Dementsprechend sind die Preise. Klar? Wir sind uns einig? Alzheimer. Dimitri litt an Alzheimer. Vor etwa 2 Jahren begannen die Symptome sich zu zeigen. Totale Verblödung. Ganz so weit war es noch nicht. Und du hast eigentlich kein Recht, in dieser Weise über ihn zu sprechen. Niemand hat ein Recht, über das Schicksal eines anderen Menschen so zu sprechen, was immer auch gewesen sein mag. Warum bist du denn so gereizt mit einem Mal? Überhaupt nicht. Er hat dich mir weggenommen. Er hat dich mir weggenommen? Ja. Großartig. Er hat mich dir weggenommen. Ich habe mich dir von ihm wegnehmen lassen. Deine grammatikalischen Konstruktionen sind köstlich. In Grammatik war ich schon immer gut. Es war doch so. Du hast versucht, mich ihm auszuspannen und es hat nicht geklappt. Ach, Patrick. Lassen wir diese alten Geschichten. Bist du eigentlich die Strecke schon einmal gefahren? Ja, allerdings in umgekehrter Richtung. Mit Margaret? Ja. Stört dich das? Nicht im geringsten. Mit Margaret ist nie etwas gewesen. Die Geschichte war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Warum hast du sie dann überhaupt geheiratet? Jetzt fängst du wieder mit den alten Geschichten an. Ich habe damals auch nicht verstanden, weswegen du Dimitri geheiratet hast, einen um 30 Jahre älteren Mann, und dich nicht von ihm getrennt hast. Als wir beide... Patrick! Es gab für mich keine Möglichkeit, mich von ihm zu trennen. Das weißt du ganz genau. Aber das ist doch längst alles dahin, gegenstandslos. Im Klartext heißt das, er finanzierte deinen Lebensstil. Du gingst den Weg des geringsten Widerstandes. Ach ja? Wenn du unbedingt darüber reden musst, nach so langer Zeit. Zugegeben, ich war und bin keine Heilige. Weder unbefleckt noch standhaft. Weder die Jungfrau Maria noch die heilige Johanna. Was wolltest du denn mit einer Nonne im Bett? Ausgerechnet so einer wie du. Mit deinen gewissen Neigungen und Passionen. Dimitri liebte ich auch auf irgendeine Weise. Am Anfang wenigstens. Dieses Leben hat so viele Facetten und doppelte Böden. Geld ist ja ein äußerst effektives Aphrodisiakum. Das ist wohl auch eine seiner Facetten. Das offensichtlich auch bei dir seine Wirkung nicht verfehlte, mein Lieber. Margaret hatte doch Geld. Und du keins. Ach, da kommt übrigens der Steward. Wollen wir nicht etwas bestellen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Oh ja. Sie könnten uns zum Beispiel sagen, wo wir im Moment sind. Etwa auf halbem Weg zwischen Denver und Salt Lake City. In Salt Lake City haben wir 1 Stunde Aufenthalt. Danke. Und womit könnten Sie uns noch helfen? Womit kann 2 glücklichen Menschen, die sich auf Hochzeitsreise befinden, geholfen werden? Mit Champagner. Der Steward ist ein Mann von Lebensart. Also, Eidsieg Monopol? Ja? Ich machte mir nichts vor. Für Desiree mochten das alte Geschichten sein. Bedeutungslos, mehr oder weniger. Für mich war es die Nacht meines Lebens gewesen. Die Nacht, in der ich Desiree hörig geworden war. Milady, Mr. Leppert, zum Wohl. Danke. Auf unser Wohl. Es ist heiß hier. Findest du nicht auch? Das Fenster lässt sich nicht öffnen. Auch nicht einen Spalt. Aber mein Reißverschluss am Rücken. Und nicht nur um einen Spalt. Ja, so. Und das Kleid über die Schulter. Ach, das ist cool. Ach, Desiree. Du hast heute Morgen vergessen, deinen Slip anzuziehen. Das vergesse ich gelegentlich, Patrick. Wenn die Aussicht besteht, dass es sich lohnen wird, es vergessen zu haben. Wird es sich gelohnt haben? Du warst gut. Sehr gut, Patrick. Ja. In der Kamark damals war ich noch besser. Aber das ist lange her. Die Jahre, die Jahre. Ich liebe dich jetzt wieder. Trotz der Jahre. Zufrieden? Restlos und glücklich. Glücklich, in deiner Nähe zu sein. Glücklich, deine Wärme zu spüren. Glücklich, deine Stimme zu hören. In der Kamark damals, in der Nacht von Arles, liebten wir uns 12 Mal an einem Stück. Erinnerst du dich? Ich pflege in dieser Situation nicht zu zählen, aber du kannst recht haben. Am Tag darauf zündeten wir in Saint-Trophime eine Kerze an. Es war die erste und auch die letzte Kerze. Sie war vergeblich gewesen. Nachdem unsere Liebe durch Desiries unentschlossene Haltung auf den Rang einer Affäre herabgesunken war, sahen wir einander nicht wieder. Du weißt aber bis heute nicht, wofür ich diese Kerze angezündet hatte. Für uns? Du warst schon immer ein Romantiker, ein Poet. Ich betete, dass, wie soll ich sagen, dass meine nächtlichen Bemühungen nicht vergeblich gewesen sein würden. Oh, Patrick. Leider ist dieses Gebet nicht erhört worden. Woher weißt du das? Du wurdest nicht schwanger. Doch. Oh Gott. Ja, und das Kind? Haben wir abtreiben lassen. Dimitri glaubte, es sei seines und wir wollten damals noch keine Kinder. Als Dimitri unser Verhältnis entdeckte, trennte Desiree sich von mir. Sie ging wie immer den Weg des geringsten Widerstandes. Seither führte ich ein Leben mit einem Herzen aus Asche. Meine Tag- und Nachtträume von Desiree begannen halluzinatorische Formen anzunehmen. Und in gleichem Maße der Hass, den ich natürlich in vollkommener Ungerechtigkeit, dessen war ich mir bewusst, gegen Dimitri hegte. Und dann geriet ich an diesen Bronx vor einem Jahr. Ein schönes Stück Land haben Sie hier, Sir. Sehr ruhige Lage, das Meer da unten, Klippen. Ein Gärtner ein- oder zweimal die Woche könnte allerdings nicht schaden. Oder Sie mögen diese Wildnis. Sie mögen sie, habe ich recht? Aber geben Sie Acht, Sir. Sie könnten Probleme mit den Klapperschlangen kriegen. Die Klapperschlangen wären das geringere Problem gewesen. Das größere Problem hieß Margaret. Die Frau, die ich heiratete, nachdem ich Europa verlassen hatte und nach Kalifornien gegangen war, nun war sie von mir fortgegangen. In grenzenloser Enttäuschung. Jahrelang finanzierte sie unser Leben und ersparte es mir, einen festen Beruf ausüben zu müssen. Ermöglichte mir, meinen Liebhabereien nachzugehen, Gedichte zu schreiben und Bücher, die allerdings nur von wenigen Kennern verstanden wurden. Margaret tat mir leid. Aber ich war einfach unfähig, ihre Liebe zu erwidern. Mehr für sie zu empfinden als freundliche Sympathie. Du hast in Chicago einen Brief bekommen? Ins Hotel? Das weißt du? Ja. Na schön. War der Brief von Margaret? Ja. Bist du eifersüchtig? Auf Margaret? Auf etwas, das gewesen ist? Genauer gesagt, auf etwas, das eigentlich nie etwas gewesen ist? Ich sage doch gar nichts. Das wäre ja auch lächerlich. Absurd geradezu. Genauso lächerlich, als ob ich auf diesen Alexander eifersüchtig wäre. Alexander? Wer soll das sein? Ach, Desiree, ich bitte dich. Spiel nicht Theater. Mich kümmert Alexander überhaupt nicht. Was weißt du von Alexander? Gott, ja. Es hat sich herumgesprochen. Was hat sich herumgesprochen? Wo? In Piangagora. In Piangagora? Und wer hat was herumgesprochen? Du bist einen oder zwei Tage in Piangagora und schon hörst du, was sich dort herumgesprochen hat? Natürlich hatte ich von Alexander nicht während der wenigen Stunden erfahren, die ich mit Desiree in Piangagora zugebracht hatte. Also dieser Ort in Old Europe heißt Piangagora. Es hat ein wenig länger gedauert, bis ich das rausgekriegt habe, aber ich denke, Sie werden zufrieden sein. Ich habe ihn in diese Karte hier eingezeichnet. Außerdem habe ich eine Menge Fotos geschossen. Das hier ist der Besitzer. Schon ziemlich in den Jahren. Ja. Ja, und hier seine Frau. Nicht ohne die Lady, wenn ich mir diese Bemerkung gestatten darf. Da sind dann noch Bilder vom Personal. Ach ja, und da muss ich Ihnen noch was zeigen. Das ist ein gewisser Alexander. Sieht gut aus, was? Es gehen da so gewisse Gerüchte über die gnädige Frau und diesen Herrn Alexander. Ich denke, Sie sollten es vielleicht wissen, bevor Sie Ihre Entscheidungen treffen. Himmel, Alexander war eine meiner Affären. Ich hatte Affären, ja. Alexander war nur die letzte. Du solltest dir über mein Leben keine Illusionen machen, Patrick. Hattest du keine? Was? Illusionen? Nein, Affären. Natürlich. Letzten Endes verließ Margaret mich meiner Affären wegen. Aber sie endeten alle im Nichts. Oder noch darunter. Und sie machten mich und meine Erfahrung reicher. Die wäre? Dass man auf so viele verschiedene Arten unglücklich werden kann, wie es verschiedene Arten von Menschen gibt. Jede neue Affäre war ein Flop. Was mich nur noch ein wenig interessiert, Patrick, wieso weiß die Dame eigentlich so genau Bescheid über unsere Reiseroute? Was denn für eine Dame? Ja, wovon reden wir denn die ganze Zeit? Margaret natürlich. Es gibt eben noch gewisse Angelegenheiten zu regeln, nach so vielen gemeinsamen Jahren. Es hat mir nicht gefallen, dass du die Sache mit diesem Brief so von mir verheimlicht hast. Ach ja, ich wollte dich nicht mit Vergangenem belästigen. Verzeih. Ich frag dich ja auch nicht nach diesem Alexander. Bringst ihn aber doch immer wieder ins Gespräch. Es ist aus und vorbei. Es gibt keinen Alexander mehr. Aber du kannst es ja ruhig wissen. Er war unser Kurarzt in Piangagora. Und auch so viele Jahre älter als Dimitri? Um 12 Jahre jünger. In meinem Alter neigen Frauen nun einmal zu jüngeren Männern. Aber das konnte ja auch nicht ewig so weitergehen. Und wer hat Schluss gemacht? Du oder er? Wäre es jetzt nicht endlich möglich, das Thema Alexander zu beenden? Was gibt es denn noch für Verhandlungen zwischen Margaret und dir? Der Verkauf von Patrick House zum Beispiel. Was? Du willst Patrick House verkaufen? Margaret hatte mich durch ihren Anwalt wissen lassen, sie wolle ihr Haus an der pazifischen Küste veräußern. Ich stand vor dem Nichts. Das Einzige, was ich noch besaß, war eine alte Segeljacht in der Marina von Sausalito und eine Lebensversicherung. Margaret hatte mich einst hochversichern lassen. Aber so wie die Dinge lagen, würde ich in absehbarer Zeit nicht mehr in der Lage sein, die teuren Prämien zu bezahlen. Die Geschichte mit diesem Bronx damals vor einem Jahr strapazierte mein Konto auf das Äußerste. Ein Kurhotel, ein Sanatorium, liegt am Südhang eines engen Tales auf etwa 1000 Meter Höhe. Die Person, um die es sich handelt, verbringt den größten Teil des Tages auf der Sonnenterrasse im Liegestuhl. Sie sehen das auf diesen Fotos. Ich habe sie vom Hang gegenüber aus aufgenommen. Der ist bewaldet und mit ziemlich dichtem Unterholz bewachsen. Die Entfernung von einem Punkt dieses Gegenhanges zur Sonnenterrasse gegenüber, das ist für die Durchführung ihres Vorhabens nicht unwichtig, beträgt 150 Meter. Ich habe das mit einem Entfernungsmesser festgestellt. Ein Weg führt nicht dorthin. Man muss sich durch das Unterholz schlagen. Wenn man ankommt, ist man ziemlich außer Atem und muss eine gewisse Zeit einkalkulieren, um sich zu entspannen. Nicht ich will verkaufen. Margaret. Wieso denn Margaret? Der Patrick House gehört Margaret. Patrick House gehört Margaret? Das ist ja was ganz Neues. Habe ich dir das nicht gesagt? Oh nein, mein lieber Patrick. Ich habe Ihnen einen Pass besorgt. Sie sollten Ihr Äußeres diesem Foto angleichen. Ein bisschen Bart, die Haare grau, eine dicke Brille. So, und nun zum springenden Punkt. Möchtest du Patrick House nicht kaufen? Ich? Ja, das ist ein traumhaftes Anwesen. Die Villa, der Park, der Strand, das Meer. Was fällt dir ein? Ich soll Patrick House kaufen? Ja, warum nicht? Warum kaufst du es denn nicht? Das wäre doch das Nächstliegende. Na? Margaret verkauft nicht an mich. Ach, Margret verkauft nicht an dich. So sehr hasst sie dich? Sie möchte einfach nicht, dass ich dort wohnen bleibe, wo sie mit mir glücklich war. War sie denn jemals glücklich mit dir? Vermutlich glaubte sie es. In ihrer naiven Heiterkeit, die nichts Abgründiges in dieser Welt zu erkennen vermochte oder wollte. Vielleicht war Margaret ein guter, ein herzensguter, vielleicht sogar ein wunderbarer Mensch. Aber eben nicht für mich. Meine gute Mutter. Ja, sicher war sie das. Eine blendende Gesellschafterin. Dame des großen Hauses, von jedermann geliebt. Nur eben nicht von ihrem Mann. Einem Mann, dessen Nächte einmal in Flammen gestanden hatten. Margaret will also nicht an dich verkaufen, weil sie dich so geliebt hat. Ich weiß nicht, Patrick. Ich habe da so ein Gefühl, ein komisches Gefühl. Das ganz und gar komische Gefühl, mein Lieber, der springende Punkt in dieser Geschichte ist ein ganz und gar anderer. Oder irre ich mich da? Der springende Punkt in der ganzen Geschichte, Sir, ist das hier. Da ist einmal der Lauf, Kaliber 762. Ich setze ihn mit einem Handgriff mit dem Schloss und dem Abzug zusammen. Das rastet ganz leicht ein. Und jetzt der Schalldämpfer. Wie bei einer Jagdflinte ist der Lauf abzuklappen und die Patrone einzuführen. Sie haben nur eine Patrone zur Verfügung. Das Ziel, das Sie im Auge haben, muss mit einer einzigen Aktion erreicht werden. Sie werden keine Gelegenheit für eine zweite haben. Der Kolben besteht aus einem leichten, aber sehr stabilen Metallrahmen. Ergonomisch optimal gearbeitet. Sie werden sich sehr wohlfühlen damit. Bronx entnahm nun dem Rucksack eine Kassette, legte sie vorsichtig auf den Tisch und öffnete sie. Die Zieleinrichtung. Mit einem kleinen Helium-Neon-Laser. Wie das funktioniert, zeige ich Ihnen in der Praxis. Kommen Sie. Bronx hatte aus seinem Wagen einen mit grobem Packpapier umhüllten Gegenstand geholt. Es war ein Schweinskopf. Noch blutverschmiert. An einen solchen Anblick sollten Sie sich gewöhnen, Sir. Immerhin ist es ja vorläufig wenigstens nur ein Schweinskopf. Und auch nur für Übungszwecke. Er schritt eine Entfernung von etwa 150 Metern ab, postierte den Schweinskopf auf einem Gartenstuhl und diesen auf dem dazugehörigen Tisch. Das Ziel lag jetzt etwa in Augenhöhe. Ich habe das Ding schon eingeschossen. Es ist jetzt mit einem Zerlegungsgeschoss geladen. Stahlmantel mit Quecksilberfüllung. Legen Sie hier auf. Lockern Sie sich. Sie umfassen den Griff am Abzug mit einer saugenden und schraubenden Handbewegung und drücken den Kolben an die Wange bzw. in die Schulter. Ich visierte den Schweinskopf durch das Zielfernrohr an und sah auf der weißen Haut den rot leuchtenden Kreis des Laserstrahles. Atmen Sie ganz ruhig. Jetzt nehmen Sie Druckpunkt, halten den Atem an und ziehen langsam durch. Was war das eigentlich für ein Zufall, mich im Casino zu treffen, in Monte Carlo, ein paar Monate nachdem Dimitri... Wie Zufälle eben so sind. Für mich der glücklichste Zufall meines Lebens. Jedermann geht ins Casino, wenn er in Monte Carlo ist. Ich habe übrigens verloren. Aber das weißt du ja, Pech im Spiel. Sprichwörtlich. Und du hattest keine Ahnung, dass ich im Casino war? Ich hatte keine Ahnung, dass du in Monaco warst. Was natürlich wieder nicht der Wahrheit entsprach. In Wahrheit? Die Lady besitzt ein Penthouse in Monte Carlo. Das ist die Anschrift. Und im Hafen liegt eine Segeljacht, die ebenfalls den Leuten gehört. Komischer Name, warten Sie mal. Ich habe das aufgeschrieben. Pape Satan. Bei den Adressen stehen auch die Telefonnummern. Von Piangagora und von Monte Carlo. Hier. Und weswegen kamst du nach Monte Carlo? Wegen Oliver, meinem Sohn. Oliver verbrachte ein Semester am Meeresbiologischen Institut im Rahmen seines Studiums an der Sorbonne. Warum fragst du? weil es so sonderbare Zufälle gibt in diesem Leben. Die selten genug auch Treffer sind. Wie in unserem Fall. Großartig! Ein grandioser Treffer! Geradezu goldener Schuss! Gratuliere! Bravo! Die Wirkung war verheerend. Der Kopf war von dem Gartenstuhl verschwunden. Aber als wir näher kamen, bot sich uns ein grausiger Anblick. Der Stuhl war bedeckt mit Fleischfetzen, Gehirnmasse und Knochensplittern. Der übrige Teil des Schädels war offensichtlich in der Detonationswolke der Quecksilberfüllung zerstoben. Nun muss ich Sie aber doch was fragen. Die ganze Geschichte ist ja ziemlich heiß. Sie sind sowas wie ein Schriftsteller oder Dichter. Haben ein schönes Anwesen hier erworben. Alle Achtung. Aber Sie sind doch Laie. Sie können Fehler machen. Die Sache kann total schief gehen. Warum überlassen Sie den Auftakt nicht einem Fachmann? Zum Beispiel mir. Ich möchte mich nicht aufdrängen. Es gibt immer wieder Ladies und Gentlemen, die glauben, ihre Probleme nur mit meiner Hilfe lösen zu können. Pyongyang ist natürlich eine Reise wert. Und die Lady? Klasse. Ich denke nur, Sie sollten das alles nicht aufs Spiel setzen. Immerhin geht es hier, wenn ich es richtig sehe, um Millionen. Und um eine scharfe Lady. Und dann sollten Sie vielleicht noch diese andere Sache bedenken. Mit diesem Alexander. Nichts bedachte ich. Bronx hatte natürlich recht. Es war Wahnsinn, was ich vorhatte. So wahnsinnig wie meine jahrelangen phantasmagorischen Vorstellungen von einem Leben mit Desiree. Aber ich konnte da nun die Sache so weit gediehen war, nicht anders, als sie selber zu Ende zu bringen. Ich konnte es mir außerdem nicht mehr leisten, Bronx Honorar weiterhin zu bezahlen. Und da war noch etwas. Mein wahnwitziger Hass auf Dimitri. Noch in der Dunkelheit hatte ich den Wagen in einem Holzweg abgestellt und war zu Fuß über einen Höhenrücken gegangen. Der Gebäudekomplex Pyongyang lag jetzt vor mir. Ich machte es mir in einem Gebüsch bequem und legte einen starken Ast so quer, dass er als Auflage dienen konnte. Dann setzte ich, wie ich es dutzende Male geübt hatte, das Schloss an den Lauf, machte den Schalldämpfer an und montierte die Schulterstütze. Zuletzt kam die Laserzieleinrichtung. Schließlich schob ich die Patrone mit dem Quecksilbergeschoss in den Lauf und klappte zu. Alles war bereit. Als die Terrasse mir gegenüber voll im Sonnenschein lag, erschien Dimitri in Begleitung einer Krankenschwester. Er wartete, bis die Schwester die Decke im Liegestuhl geordnet hatte. Dann setzte er sich langsam nieder. Schließlich nahm er ein Buch zur Hand. Aber er öffnete es nicht, sondern ließ seine Hände darauf im Schoß liegen. Er hob den Kopf mit geschlossenen Augen zur Sonne. Jetzt sah ich sein Gesicht genau im Zielfernrohr und den roten Leuchtfleck des Laserstrahls über seiner Nasenwurzel. Die grausige Wirkung meines Probeschusses kam mir in den Sinn. Ich dachte keinen Augenblick daran, wie der Anblick auf Desiree wirken würde. Ich atmete ruhig, wie Bronx es mir gesagt hatte. Zog mit dem Zeigefinger den Abzug bis zum Druckpunkt und hielt den Atem an. Rien ne va plus. 13 noir, un per manque. Gratuliere, die 13. $720. Unser Stopover in Las Vegas beginnt sich zu rentieren. Und jetzt das Ganze auf die 27. März, aus der Serie. Der 27. März in Arles. 27 Rouge Imper Pass. Oh Gott, Patrick, die 27. Desiree, $25.920. Da können wir uns ja direkt noch ein Bier leisten, Patrick. Rien ne va plus. Kennst du den Mann da? Welchen meinst du? Er sieht dauernd zu uns herüber. Na, kennst du ihn oder kennst du ihn nicht? Ich kenne ihn natürlich nicht. Natürlich? Er fixiert uns. Weil wir dauernd gewinnen. So was sieht man nicht alle Tage. Aber du hast auch andauernd zu ihm hinübergesehen. Weil er andauernd verliert. Das sieht man auch nicht alle Tage. Entschuldige mich mal für einen Augenblick. Pass auf die Jetons. Hallo, Sir. Freut mich, Sie zu sehen. Das ist klar, wie ich sehe. Muss das sein, Bronx? Sie haben uns dauernd angesehen. Es ist aufgefallen. Unangenehm. Verzeihung, es war nicht meine Absicht. Das hier ist der pure Zufall. Wirklich, Sir. Aber weil wir schon einmal beisammen sind... Ich habe das Geld nicht. Bei mir, wollten Sie sagen. Sie haben das Geld im Moment... Nicht bei sich. Klar. Ich bin in gewisser Verlegenheit. Oh Gott, in Verlegenheit. Das sagen Sie? Zapfen Sie doch mal ein bisschen die Lady an. Und dann haben Sie doch soeben dicke gewonnen. Na also. Sie wollen mich doch nicht etwa erpressen. Behüte Gott bei der guten Zusammenarbeit, die wir hatten. Aber Geschäft ist nun einmal Geschäft. Und auch ich habe meine Verpflichtungen. Na schön. Kommen Sie, sagen wir, um 11 in die Lounge. Du kennst ihn also doch? Wen denn? Ich bitte dich, stell dich doch nicht so an. Kaum, dass du aufgestanden bist, ist er dir auf die Toilette gefolgt. Das kann doch kein Zufall sein. Ich war nicht auf der Toilette. Wo dann? Ich habe mir Zigaretten geholt. In unserem Zimmer. Oh Gott. Was ist das? Das war der Mann, der uns andauernd angesehen hat. Ich erkannte ihn an seinem violetten Sakko. Ungewöhnlich, diese Farbe. Geschmacklos eigentlich. Was mag er verbrochen haben? Ich weiß es nicht. Nimm eine Tablette und geh schlafen. Ich nehme auch eine. Und mir fiel ein Stein vom Herzen. Im Moment zumindest. Die Sache mit den 17.000 war ich fürs Erste los. Vielleicht sogar für immer. Und was war sonst noch geschehen? Nichts. Rein gar nichts. Absolut nichts. Alles war gut gegangen. Hätte besser gar nicht gehen können. Ich begann daran zu glauben, ein Glückspilz zu sein. Endlich. Zum ersten Mal in meinem Leben. Wer kann das denn sein um diese Zeit? Gehst du mal? Ich bin der Sheriff. Verzeihung, darf ich mal reinkommen? Guten Abend auch. Sie sind Mr. und Mrs. Blappert, Patrick und Desiree. Oh ja, ja, so steht es in Ihrer Anmeldung. Das ist korrekt. Sie sind gestern Nachmittag angekommen. So ist es, mit dem Amtrak Desert Wind aus Chicago. Dürfen wir wissen, um was ja, es sich... Ja, natürlich. Die Bundespolizei hat einen Mann verhaftet nach einem Schusswechsel. Er ist angeschossen worden, wird aber überleben, aber das tut ihr nicht zur Sache. Ein gewisser Bronx... Dimitri starb ganz still. Die Schwester sah, wie er sich plötzlich nach vorne beugte. Sie glaubte in diesem Moment, er wolle etwas vom Boden aufheben. Dann fiel er. Es war ein gütiger Tod. Warst du in Piangagora, als er starb? Ich kam am Morgen aus Genf an und ging gleich auf die Terrasse. Nur um einen Toten anzutreffen. Das war gelogen. Ich wusste aber nicht, warum Desiree log. Sie war nicht auf der Terrasse erschienen, nachdem Dimitri vornüber gesunken war. Woran starb er denn? Herzversagen. Ein Tod, der ihn aus dem Zustand seines fortschreitenden Vergessens erlöste. Obwohl man eigentlich nicht sagen kann, wie ein Mensch diesen Zustand subjektiv empfindet. Na schön, das Ganze ist vorbei und wir sehen einer glücklichen Zukunft entgegen. Ich werde gleich nach unserer Ankunft veranlassen, dass die Koh Samui flott gemacht wird. In Sausalito. Freust du dich? Aber ja, sicher. Ich muss dir aber doch noch etwas ganz und gar Sonderbares erzählen. Hör mal zu. Du machst mich neugierig. Ein Forstbeamter fand eine Waffe im Unterholz. Die Presse berichtete davon. Es handelte sich nicht um eine Jagdwaffe. Die Kriminalpolizei fand heraus, dass sie amerikanischen Ursprungs war und von einer Art, wie sie Berufskiller gebrauchen. Ein ziemlich teures Stück. Aber dieses teure Stück war offensichtlich nicht benutzt worden. Der Täter muss an der Ausführung seines Vorhabens gehindert worden sein. Warum hat er die Waffe liegen lassen? Vielleicht war die Absicht des Killers aus irgendeinem Grunde gegenstandslos geworden. Aber wer war es denn, der getötet werden sollte? Einige Gäste verließen, als der Fund bekannt geworden war, fluchtartig das Hotel. Es gibt immer wieder Ladies and Gentlemen, Desiree, die in der Furcht leben. Ihre Probleme könnten eines Tages von jemand anderem auf eine andere Art gelöst werden. Und du kannst dir nicht vorstellen, was da vor sich gegangen sein könnte? Patrick? Vielleicht war es der noch perfektere Mörder. Was soll das heißen? Nun ja, es gibt zwei Arten von perfekten Mördern. Den perfekten und den noch perfekteren. Der perfekte Mörder ist des Mordes nicht überführbar, weil er klüger ist als die Polizei. Der noch perfektere aber, der ist so klug, den in Frage stehenden Mord erst gar nicht zu begehen. Da wären wir. Schön. Es ist die Hochzeitssuite des Hyatt Regency. Gefällt sie dir? Natürlich. Hör doch mal. Desiree, das ist unsere Musik. Die Musik des Lebens, das jetzt vor uns liegt. Leicht, fröhlich, unbeschwert, ohne Sorgen. Wir werden hinaussegeln in das Blau des Meeres und des Himmels. Auf den Wiegen der Welle, wie auf den Schwingen der Musik. Eine Mütze voll Wind. Eine Welle voll Wasser, ein Herz voll Sonne. Und voll Liebe. Ich liebe dich, Desiree. Gibt es überhaupt ein Schicksal, das sich so zum Guten wenden kann wie das unsere? Wie sehr es sich zum Guten gewendet hat, weißt du nämlich noch nicht. Du ahnst es ja noch nicht. Ich werde es dir später einmal erzählen. Jetzt aber komm, komm. Komm tanzen. Wiegen wir uns auf der Welle des Tanzes. Ja, bitte? Oh ja, das hat ja großartig geklappt, danke. Komm, Desiree. Nein. Was soll das heißen? Nein soll Nein heißen. Hast du noch immer nicht verstanden? Unsere Hochzeitsreise ist beendet. Desiree. Desiree, es gibt keine Desiree mehr für dich. Ich bitte dich, wir sind doch verheiratet. Verheiratet, meinst du? Oh Gott, natürlich sind wir das. Aber diese Farce lässt sich an ein Ende bringen. Was ist denn? Ich kenne dich plötzlich nicht mehr, Desiree. Was ist denn geschehen? Was geschehen ist? Das fragst du? Ausgerechnet du? Du hast mich belogen, mein Lieber. Auf die gemeinste Weise betrogen und belogen. Mein Anwalt hat sich in der Zwischenzeit ein wenig um deine Vermögensverhältnisse gekümmert. Na, jetzt lies mal diesen Brief. Er lag in der Rezeption, als wir ankamen. In Monte Carlo hast du mir aufgelauert, nachdem du spitz gekriegt hast, dass Dimitri nicht mehr lebte. Wie, weiß ich nicht, aber ich ahne etwas. Ja, glaubst du vielleicht, ich hätte auf dich gewartet, nachdem er gestorben war? Ich hatte doch ein Vierteljahrhundert nicht von dir gehört und diese lächerliche Affäre mit dir längst vergessen. Ja, gab es dich denn überhaupt noch? Ja, und warum hast du mich dann überhaupt geheiratet? Wo ich doch ein Verhältnis mit dem Kurarzt hatte, fragst du? Alexander. Oh ja, er war ein attraktiver Mann. Man konnte sich mit ihm sehen lassen. Man konnte sich sogar in ihn verlieben. Mein einziger Fehler war, dass er kein Geld hatte. Aber als Dimitri gestorben war, stellte sich heraus, dass Piangagora und alles andere uns nicht mehr gehörte. Ich hatte mich ja nie um diese Dinge gekümmert. Dimitri Gora hat alles durchgebracht, bevor er diese Erde verließ, der alte Trottel, restlos. Die ganze Gora-Hotelkette. Ursprünglich wollten Alexander und ich heiraten, nachdem Dimitri aus dem Spiel war. Daraus wurde aber nichts. Auch Alexander hatte es nämlich im Grunde nur auf mein Geld abgesehen und merkte plötzlich, dass ich 12 Jahre älter war als er. Und dann kamst du. Und ich glaubte, du wärest in der Lage, ein Leben, wie ich es mir vorstellte, zu finanzieren. Ja, da dachtest du vielleicht, ich hätte dich aus purer Liebe geheiratet oder aus Nostalgie. Und weil du ehedem 12-mal die Nacht ficken konntest? Armer alter Junge. Ja, ich gebe zu, es war nicht unangenehm mit dir. Du bist ein guter Gesellschafter und ein leidlich guter Liebhaber für deine Jahre. Manchmal glaubte ich sogar, mich wieder in dich verlieben zu können. Du bist ja eine Niete, wie sich jetzt herausgestellt hat. Eine totale Null, eine taube Nuss. Außerdem, alten Seelenverkäufer dieser komischen Kurs Hamui, besitzt du ja nichts. Nicht einmal ein Ziegel vom Patrickhaus gehört dir mehr. Eine Zeit lang hast du den gewaltigen Mann gespielt, versucht, dich vor mir großartig aufzubauen. Vermutlich hattest du es auf mein vermeintliches Vermögen abgesehen. Der erfolgreiche Schriftsteller aus Kalifornien, der wohlhabende Grundbesitzer, der reiche Yachteigner, der seinen Sohn an der Sorbonne studieren lässt, einlädt zur Fahrt in Deluxe-Compartment des Amtrak Desert Wind quer durch Amerika. Wahrscheinlich mit dem letzten Soutien, den du noch hattest. Denn nichts von allem ist wahr. Ein Versager bist du. Der es zu nichts gebracht hat. Ein Tintenfinger, ein Ungelesener, der sich von seiner Alten hat aushalten lassen. Ein Trittbrettfahrer, ein Schnorrer, ein Illusionist. Du hast nichts, ich habe nichts. Wir haben beide nichts und haben also beide auf das total falsche Pferd gesetzt. Such is life. Du wirst also deine sogenannte Hochzeitsreise alleine. Hallo? Rezeption? Das mit der Buchung nach Paris hat geklappt. Bitte schicken Sie den Boy auf Suite 628. Meine Koffer, ja. Ich fahre sofort zum Airport. Oh nein, Desiree. Der Versager, der ich in deinen Augen bin, wird diese Reise nicht fortsetzen. Und doch du wirst nicht abreisen. Nicht nach Paris und nicht anderswohin. Du wirst überhaupt keine Reise mehr machen. Denn ich liebe dich und werde dich keinem anderen lassen. Weißt du überhaupt, was Liebe ist? Du weißt es nicht. Vielleicht weiß ich es auch nicht. Aber wenn man an einen Menschen denkt, ihn immer vor seinem inneren Auge hat, jahrelang, jahrzehntelang, dann muss das doch wohl die Liebe sein, oder? Und diese Liebe möchte, dass du diesen Raum nicht verlässt und nicht von mir fortgehst. Dreh dich doch mal um. Schau doch mal her. Und schau mir in die Augen, Liebes. Was hast du denn da? Bist du wahnsinnig? Patrick, tu den Revolver weg. Patrick. Patrick! Wer sind Sie denn? FBI, Bundespolizei. Im Auftrag von Interpol. Wir möchten mit Mrs. Desiree Gora sprechen. Sie meinen meine Frau? Desiree Leppett? Das ist korrekt. Mrs. Desiree Leppett. Verwitwete Desiree Gora. Sie ist doch hier? Ja. In einem gewissen Sinne. In Ihrem Schlafzimmer. Würden Sie die Güte haben, sie zu rufen? Das ist im Moment leider. Worum handelt es sich denn? Gegen Mrs. Desiree Leppett, verwitwete Gora, liegt ein Haftbefehl vor. Ein Haftbefehl? Gegen Desiree, meine Frau? Ich verstehe nicht. Sie wird beschuldigt, ihren Ehemann, Dimitri Gora, vom Leben zum Tode befördert zu haben. Wie man so sagt. Oh Gott. Gibt es denn dafür Beweise? Ja, die Exhumierung. Dimitri Gora ist vergiftet worden. Es liegt auch ein Geständnis vor. Das Geständnis eines gewissen Dr. Alexander Bertram, Kurarzt. Eine letale Dosis von Pseudo-Aconitin, ein Präparat des blaublühenden Eisenhutes Aconitum Ferox, aus der Apotheke des Kursanatoriums Pianga Gora beschafft, der Beschuldigten ausgehändigt, sowie nach vollbrachter Tat den Totenschein fälschlicherweise auf natürliches Herzversagen ausgestellt zu haben. Bitte treten Sie ein. Kommen Sie weiter. Die Dame, die Sie hier liegen sehen, war meine Frau, die des Mordes beschuldigte Desiree Leppert, verwitwete Gora. Ich habe, wie Sie hier sehen können, unser Eheproblem gerade gelöst. I heard a pistol shoot. Honeymoon von Friedrich Bestenreiner. Die Rollen und ihre Darsteller: Patrick Leppett, Peter Lieb. Desiree Leppett, Johanna Liebeneiner. Bronx, Gerd Hauke. Stuart, Gernot Endemann. Sheriff, Matthias Fuchs. FBI-Beamte, Thomas Gerber und Robert Thielian. Croupier und Lautsprecherstimme, Josten Mindrup. Technische Realisation: Christian Kühnke und Kerstin Heikamp. Regieassistenz: Maximilian Schäfer. Regie: Alexander Schumacher. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1996.